Überall wird hier in Bonn fieberhaft gearbeitet. Man rüstet für den Arbeitsbeginn der 60 Abgeordneten, die mit rund 100 Bürokräften und etwa 12 Büros 3 Monate lang in den Mauern der Stadt ein ungewohntes, geschäftiges, parlamentarisch-politisches Leben entfalten werden. Die Wahl des Parlamentarischen Rates fiel, so sagt man, auf Bonn, weil die Stadt verkehrstechnisch überaus günstig liegt, gleichsam im Schnittpunkt der Trizone, und weil hier alle räumlichen Möglichkeiten der Unterbringung eines großen parlamentarischen Stabes gegeben sind. Repräsentativer Sitz des Parlamentarischen Rates ist das Museum Alexander König hier in der Koblenzer Straße mit seiner imposanten klassizistischen Front. Und hier im Lichthof werden die Staatsempfänge gegeben. Da sind sehr viele Hände damit beschäftigt, die sehr verdreckten Glasfenster des Lichthofes wieder in die alte Farbenpracht zurückzuverwandeln. Und auch die Lücken, die sich darüber in dem Glasdach noch zeigten, sind geschlossen worden. Gleich neben mir sind vielleicht 4 bis 5 Herren damit beschäftigt, eine 4,50 Meter lange Giraffe hinter einem großen Holzverschlag verschwinden zu lassen. Wie ja überhaupt die Zoologen in diesen Tagen mit einem weinenden Auge ihre großen Schaukästen in die Ecke stellen müssen. Die erlauchte Versammlung wird hier umrahmt von indischen Elefanten und allen möglichen Skeletten aus der ganzen Welt ihre Versammlungen abhalten können.